Erste als Athalia, die Mutter von Ahasja, vom Tod ihres Sohnes erfuhr, ließ sie fast die gesamte königliche Familie töten. Zweite aber Josheba, die Schwester von Ahasja, rettete den kleinen Jos vor dem Tod und versteckte ihn mit seiner Amme in einem Schlafzimmer. Dritter dort blieb er 6 Jahre lang im Tempel des Herrn verborgen, während Athalia als Königin über das Land herrschte. Vierter im 7. Jahr rief der Priester Jojada die Hauptleute der Wache zu sich in den Tempel, damit sie einen Heiligeneid ablegten. Fünfter er gab ihnen genaue Anweisungen, wie sie den Palast bewachen sollten, während ein Teil von ihnen am Sabbat seinen Dienst begann. Sechster ein Drittel der Wache sollte an den verschiedenen Toren stehen, damit der Palast jederzeit vor Eindringlingen geschützt war. Siebter die anderen 2 Abteilungen, die eigentlich frei hatten, sollten im Tempel bleiben, um den jungen König persönlich zu schützen. Achter Jojada befahl ihnen, den König mit Waffen in der Hand zu umringen und jeden zu töten, der sich den Rhein näherte. Neunter die Hauptleute hielten sich genau an die Befehle des Priesters und brachten alle ihre Männer zu Jojada in den Tempel. Zehnter der Priester gab den Anführern die Speere und Schilde des Königs David, die im Tempel des Herrn aufbewahrt wurden. Elfter die bewaffneten Wachen stellten sich überall um den Altar und den Tempel auf, um den König von allen Seiten zu schützen. Zwölfter dann führte Jojada den Königssohn hinaus, setzte ihm die Krone auf und salbte ihn unter dem Jubel des Volkes zum König. Dreizehnter als Athalia den Lärm der Wachen und des Volkes hörte, lief sie sofort zu der Menge in den Tempel des Herrn. Vierzehnter dort sah sie den neuen König an der Säule stehen, während die Trompeter spielten und das ganze Volk vor Freude jubelte. 15. Der Priester Jojada befahl den Hauptleuten, Athalia aus dem Tempel zu führen, weil dort kein Blut vergossen werden dürfte. 16. Die Soldaten nahmen sie fest und brachten sie zum Palast, wo sie am Eingang für die Pferde getötet wurde. 17. Danach schloss Jojada einen Bund zwischen dem Herrn, dem König und dem Volk, damit sie wieder treu zu Gott standen. 18. Das ganze Volk ging zum Tempel des Baal, um ihn zu zerstören, und sie töteten den Priester Matan direkt vor den Altären. 19. Schließlich begleiteten die Hauptleute und das Volk den König vom Tempel zum Palast, wo er sich auf den königlichen Thron setzte. 20. Alle Menschen im Land waren sehr glücklich über diese Veränderung, und in der Stadt blieb es ruhig, nachdem Athalia gestorben war.